hören Popstop, das Musikradio. Und nun wieder Hits und ihre Vorlagen. Die Folge 73. Am Mikrofon ist Frank Laufenberg. Yes, sir, that's my baby. No, sir, I don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. Yes, sir, that's my baby. No, sir, I don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. Als ich diese Platte 1960 zum ersten Mal hörte, dachte ich, Mensch, so ein toller Titel für Ricky Nelson. Ricky Nelson machte diese Version von Yes, Sir, That's My Baby. Dann hörte ich die im Radio schon mal in einer anderen Version und ich dachte, ach, guck mal, es ist gar nicht von Ricky Nelson im Original. Hits und ihre Vorlagen, wieder mit ein paar sehr schönen, verblüffenden Aufnahmen, von denen sie sagen, das habe ich nicht gewusst, dass das, was ich immer im Kopf hatte, die Originalaufnahme ist oder die Vorlage war für den jeweiligen Hit, den man irgendwann in den 60er, 70er Jahren hörte. Schöne Nummern sind heute mit dabei. Hits und ihre Vorlagen. Hit, Ricky Nelson, Yes Sir, That's My Baby. Aus dem Jahre 1960, 1950, also 10 Jahre zuvor, hatte die US-Gruppe Clovers den Titel schon mal aufgenommen. Oder noch davor, im Jahre 1949, das King Cole-Trio mit Nat King Cole. Roy Acuff hat eine Version gemacht. Und dann sind wir schon im Jahre 1925. Und im Jahre 1925, ja, das war das Jahr des Titels Yes, Sir, That's My Baby. Jede Menge Versionen dieser Aufnahme erschienen. Dann im Jahre 1925 im Juli kam eine Version von Lee Morse. Sehr schön, aber immer noch nicht das Original. Das Original erschien im Juni 1925. Mag man auch nicht glauben. Juni 1925. Interpret war ein gewisser Gene Austin, der damals ein absoluter Superstar war in den USA. Und er sang das Original von Yes, Sir, That's My Baby. Who's that coming down the street? Who's that looking so petite? Who's that coming down to meet me here? Who's that, you know who I mean? Sweetest who you've ever seen. I could tell her miles away from here. Yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. Yes, ma'am, we decided. No, ma'am, we won't hide it. Yes, ma'am, you're invited now. By the way, when we reach the preacher, I'll say, yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. Do Who's the who I rave about? Who do I feel blue about? In the winter, summer, spring, and fall. What was I just gonna say? I forgot, but anyway, here's the most important thing of all. Yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. Yes, ma'am, we've decided. No, ma'am, we won't hide it. Yes, ma'am, you're invited now. By the way, when we meet the preacher, I'll say, yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. Wie gesagt, das war ein Superstar in seiner Zeit, dieser Gene Austin mit dem Original von Yes Sir, That's My Baby. Jetzt kommt etwas, ja, das kennen wir auch alle in verschiedenen Versionen wahrscheinlich. Anfang der 60er Jahre auch erschienen von einem gewissen Elvis Presley. Ein Titel, der da heißt Love Letters. Love letters sweet from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone. Kiss the name that you sung. Titel und man hört immer Floyd Kramer Piano spielen, gerade bei dieser Aufnahme. Peggy Lee sang den Titel auch im Jahre 1960. Dann ein gewisser Sammy Davis, ebenfalls 1960. Oder die Lewis Sisters, Maureen O'Hara, sang ihn 1959. Eddie Gourmet 1958. Gogi Grant ebenfalls 58, sowie Perry Como 57, Rosemary Clooney und Nat King Cole 55, Tony Bennett. Und dann 1945, so lange hat es gedauert, bis das Ganze mal auf den Punkt kommt, denn 1945 hat ein gewisser Dick Haymes den Titel aufgenommen. Dick Haymes, und er sang das Original des Titels Love Letter. Love letters straight from your heart, keep us so near while apart. I'm not alone in the night when I can have all the memorize every line. I kiss the name that you sign, and darling, then I read again right from the start, love letters straight from your heart. Wer schickt dort noch Liebesbriefe? Gibt es ja schon gar nicht mehr. Liebes-E-Mails. Mit Herzchen hinten dran. Oder mit irgendwelchen Smileys. Das sind die Liebesbriefe von heute. Love Letters mit Dick Haymes. Dick Haymes und die Stimme und seine Stimme und die Stimme von Pat Boone, finde ich, sind unheimlich ähnlich. Hören Sie hier einen Titel, der da heißt Love Letters in the Sand. On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. How you laughed when I cried each time I saw the tide take our nothing to viele Titel aus den 50er, 60er Jahren, die ich wirklich gut kenne, aber eben immer nur die späten Versionen, wenn man so will, denn frühe Versionen oder jemand, der sagt, ja, das hat es aber schon mal gegeben, im Radio vielleicht, das hat es damals eben nicht gegeben. Da hat man sich gar nicht drum gekümmert. Das ist doch wurscht, das ist jetzt ein Hit und wenn es jetzt ein Hit ist, verkaufen wir das so, als wäre das eben etwas ganz Aktuelles, was es ja schlussendlich auch ist. Das ist dann der Hit. Aber die Vorlage wurde immer außer Acht gelassen. Finde ich eben, heute im Rückblick finde ich es eigentlich schade, denn wenn man so manche Originalversionen gehört hätte, schon damals hätte man gesagt, oh, das klang original, aber wesentlich schöner. Pat Boone kam 1957 mit Love Letters in the Sand, ein Liebesbriefchen oder Liebesbriefe in den Sand geschrieben, die nächste Welle kommt, weg ist das Zeugs. Ja, ob das also von Dauer war, das auf keinen Fall. Aber ist halt eine Geste, zählt ja auch. Vor Pat Boone gab es etliche, die diesen Titel aufgenommen haben. 1956, 53 ein Mac Wiseman, der sagt mir auch gar nichts. Dann geht es aber schon noch zurück ins Jahr 1931. Da kam Lee Morse und ebenfalls 31 Lloyd Keating, Ted Black und eine Ruth Etting. Die sangen 1931 alle diesen Titel, aber das Original stammt aus dem Frühjahr 1931 und war vom Majestic Dance Orchestra. Majestic, wie das schon klingt. Dance Orchestra. Und die hatten eine Sängerin und die hieß Helen Rowland. Und die durfte diesen Titel dann singen, nachdem erstmal das Orchester ein bisschen gefiddelt, geblasen oder sonst was hatte. Writing love letters in the sand. How you laughed when I cried each time I saw the tide take our love letters in the sand. You made a vow that you would always be true, but somehow that vow meant nothing to you. Now my poor heart just aches with every wave it breaks over love letters in the sand. Liebenswürdiges, diese Aufnahme aus dem Jahre 1931, Love Letters in the Sand. Vor einigen Tagen wurde der Herr Ray Davies, Sir Ray Davies, wurde 75 Jahre alt. Und ich habe hier so eine schöne Platte, die heißt Kings, The Ultimate Collection. Und wenn man diese Titel liest, ich sage ja immer, wenn ich einen Titel lese oder höre, sage, irgendjemand sagt, You Really Got Me, dann fällt einem sofort ein, dö, dö, dö, dö, dö. Oder so viele von den, gerade von den Kings-Nummern, dann fällt einem sofort die Melodie dazu ein. Wir sagen ja auch immer, gute Lieder sterben ja nicht, sie schlafen nur. Und irgendwann kommt jemand, weckt sie und sagt dann, ach, da machen wir jetzt mal was Neues draus. Und man sieht ja hier auch aus dem, was ich Ihnen hier immer vorspiele in dieser Sparte Hits und ihre Vorlagen, dass es viele Lieder gibt, die über 20, 30, 40 Jahre geschlafen haben und kommen dann plötzlich wieder raus. Ich finde einfach, könnten mal ein paar Jungs hingehen und sagen, komm, es gibt doch von den Kings, gibt es so tolle Titel, solch tolle Titel, die müssten wir doch einfach mal wieder wecken und neu aufnehmen. Hier kommt jetzt ein Titel von den Pretenders, der heißt Stop Your Sobbing, Sobbing, Schluchzen, hör doch auf zu jammern, Stop Your Sobbing mit den Pretenders und danach die Vorlage für diesen Hit der Pretenders, nämlich die Version der Kings, denn Ray Davies hat dieses Stück geschrieben. Erstmal die Pretenders. It is time for you to stop all of your sobbing. Yes, it's time for you to stop all of your sobbing. Oh, oh. There's one thing you gotta do. Chrissy Hynde war die Frontfrau von den Pretenders. Und ich glaube, Chrissy Hynde und Ray Davies, die hatten mal was. Ich meine, ich habe mich um sowas nie gekümmert, weil es mich nicht interessiert hat. Wenn etwas nicht mit Musik zu tun hat, das Privatleben von solchen Menschen interessiert mich nicht. Das sollen andere machen. Das macht Yellow Press unheimlich gerne. Aber ich glaube, da war mal was. Ich glaube, Chrissy hat auch mal eine wunderschöne Version von Days gemacht. Oder? Irre ich mich? Naja, macht nichts. Hier sind die Kings jedenfalls mit Stop Your Sobbing. It is time for you to stop all of your sobbing. Yes, it's time for you to stop all of your sobbing. There's one thing you gotta do to make me still want summer now. Ein paar Tagen ist ein gewisser Dave Bartholomew gestorben. Ich glaube, viele haben ihn nicht gekannt. Oder wenn, wurde er mal irgendwo im Zusammenhang vielleicht mit Fats Domino genannt oder sowas. Dave Bartholomew wurde geboren als Christkind sozusagen am 24.12.1918. Er ist somit gerade mal 100 Jahre alt geworden. Jetzt irgendwann zu Weihnachten wäre er 101 geworden. Aber jetzt ist er gestorben in seiner Heimatstadt New Orleans. Da kam er mehr oder weniger her. Und da hat er seine großen Erfolge gefeiert. Dave Bartholomew war Trompeter, Sänger, Chef der eigenen Band und war ein Talentscout. Und er entdeckte irgendwann einen jungen Pianisten namens Fats Domino, nahm ihn unter Vertrag und produzierte mit ihm viele Hits, die er auch zusammen mit ihm schrieb. Und er machte auch Produzent und Songschreiber für Jewel King, für Roy Brown, Lloyd Price, Shirley Lee, Smiley Lewis und viele, viele andere. Auch Little Richard wurde in seinen Anfangstagen von Dave Bartholomew gecoacht, wenn man so will. Mit seiner Band stand er im Hintergrund und hat den richtig heavy Sound gemacht. Das so viel zu Dave Bartholomew. Jetzt kommt einer von den Leuten, die er entdeckt hat, nämlich Roy Brown. Und mit Roy Brown produzierte er einen Titel, der da hieß Let the Four Winds Blow. I like the way you walk. I like the way you talk. Let me hold your hand. Try to understand. I want a girl like you to tell my troubles to. Don't be afraid. You heard what I said. Have you heard the news? You I'd hate to lose. Come to my side. Don't say goodbye. Let the four winds blow. Let them blow, let them blow. From east to west, I love you the best. Let the four winds blow. Let them blow, blow, blow. From east to west, I love you the best. I like the way you walk, like the way you talk. Let me hold your hand, try to understand. I want a girl like you to tell my troubles to. Don't be afraid, you heard what I said. Let the four winds blow, let them blow, let them blow. From east to west, I love you the best. Let the four winds blow. Let them blow, blow, blow. From east to west, I love you the best. Let the four winds blow. So hieß diese Aufnahme hier bei Roy Brown im Jahre 1957. Nach ihm hat zum Beispiel Bobby Charles den Titel aufgenommen 1960 oder Fats Domino hat die Aufnahme gemacht im Jahre 1961. Ray Allis und sein Orchester machten es ebenfalls 61. 65 kam Trini Lopez und es kam auch noch 65 Bobby V. Also immer mal wieder eine neue Version dieser Aufnahme Let the Four Winds Blow, die es im Original gab im Jahre 1955. April 1955 hat Dave Bartholomew selbst diese Platte aufgenommen und hat sie auch veröffentlicht. Bei ihm hieß das Ding nicht Let the Four Winds Blow, sondern bei ihm hieß es einfach nur Four Winds, also die vier Winde, wenn man so möchte. I like the way you talk. I like the way you walk. Let me hold your hand. Try to understand. I want a girl like you to tell my troubles to. Don't be afraid. You heard what I said. Have you heard the news? You, I'd hate to lose. Please come to my side. Don't say goodbye. Let the four winds blow. Let them blow, let them blow. From east to west, I love you the best. Talk. I like the way you walk. Let me hold your hand. Try to understand. I want a girl like you to tell my troubles to. Don't be afraid. You heard what I said. Let the winds blow. Let them blow, let them blow. From east to west, einige Tage ist er im Alter von 100 Jahren gestorben, dieser Dave Bartholomew, hier mit der Originalversion, mit seiner Originalversion von Four Winds. Sie hören Popstop, das Musikradio. Und nun Olivia Newton-John. Sie singt Take Me Home, Country Roads. West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Drop in my eye. Country roads, take me home. denkt man auch immer, das ist doch ein Original, das kennt man auch von John Denver. Aber es ist erstaunlich, ich glaube, über 200 verschiedene Versionen gibt es von Take Me Home, Country Roads und auch eben Olivia Newton-John. Am Anfang hat man eher das Gefühl, das ist eine Gospel-Melodie, aber ist egal, wie man es macht. Auch Tennessee Ernie Ford hat dieses Lied gesungen, 72, oder Skeeter Davis, dann Eddie Arnold, 71, kam eine ganze Latte von Menschen, die hingegangen sind und haben dieses Lied gesungen. Gerade so in den frühen 70er Jahren, nachdem 1971, im Mai 1971, diese Platte erschienen ist und ein wirklich internationaler Hit wurde. Loretta Lynn ging wenige Monate später hin und machte eine neue Version. Lynn Anderson, eben, das sind zwei Country-Sängerinnen, die gesagt haben, ja, das passt doch in unser Repertoire. Original, ich sagte es eben schon, ist natürlich von John Denver. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Eine schöne Nummer, die Dave Bartholomew zusammen mit Fats Domino geschrieben hat und die natürlich die beiden auch dann zusammen irgendwann produziert haben. Hier gibt es allerdings erstmal eine wirklich wunderbare Version von Robert Plant, kennt man als Leadsänger von Led Zeppelin, Robert Plant mit dem Soweto Gospel Chor und die singen Valley of Tears. I want you to take belong, where hearts have been broken, oh, with a kiss and a song. Spend the rest of my day without any care. I wanna stand Chor zu dieser Nummer. Tal der Tränen, Valley of Tears. Wunderbar. Hier mit Rob Plant und dem Soweto Gospel Chor. Das Original, naja, habe ich ja eben eigentlich mehr oder weniger deutlich gesagt, es stammt von Fats Domino. I want you to take me where I belong. Has been broken with a kiss and a song. Spend the rest of my days without any care. Words has been spoken so sweet and low, but my mind is made up. Love has got to go. Spend the rest of my days without any care. Und mal wieder verblüffend, wie viele Leute den Titel Drift Away gesungen haben. Nicht irgendwelche Coverversionen oder Veränderungen, textliche Veränderungen, sondern einfach nur Drift Away. Man kennt es vielleicht von Mentor Williams aus dem Jahre 1974. Mentor Williams hat diesen Titel selbst geschrieben und hat ihn irgendwann auch mal aufgenommen. Aber vor ihm haben das schon andere gemacht. Zum Beispiel John Kay, Joachim Krauledat, einst mal der Leadsänger einer Formation, die sich Steppenwolf nannte. Oder Neville Fells oder Roy Elton oder Ike und Tina Turner machten diese Nummer Drift Away im November des Jahres 1973. Und September 1973 machte Roy Orbison eine Version von Drift Away. Und die meisten kennen, die meisten, die eben die Nummer Drift Away überhaupt kennen, sagen, ah, das war doch ein Titel von Dobie Gray, Drift Away. Day after day I'm more confused. Yet I look for the light through the pouring rain. it's a game that I hate to lose. And I'm feeling the strain. Ain't it a shame? Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. In your rock and roll and drift away. Beginning to think that I'm wasting time. I don't understand the things I do. The world outside looks so unkind. I'm counting on you to carry me through. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Yeah, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. That you've given me, I want you to know I believe in your song, in rhythm and rhyme and harmony. You've helped me along, making me strong. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Noch vor Dobie Gray hat der Brite Mike Berry diesen Titel aufgenommen im Jahre 1972 im September. Aber noch vor Mike Berry nahm ein gewisser John Henry Kurtz den Titel auf 1972. Und er ist derjenige, der die Originalversion macht von Drift Away. A game that I hate to lose. I'm feeling the strain. Now ain't in a shape. Give me the beat, boys, and free my soul. Well, I wanna get lost in the rock and roll and drift away. Give me the beat, boys, and free my soul. Well, I wanna get lost in the rock and roll and drift away. Time. look so unkind. Now it's up to you to carry me through. Give me the big boys and free my soul. Well, I wanna get lost in the rock and roll and drift away. Give me the big boys and free my soul. Well, I wanna get lost in the rock and roll and drift away. Für unsere Ohren eigentlich mehr oder weniger unbekannt, diese Aufnahme von John Henry Kurtz, aber das ist eben die Originalversion von Drift Away. So, zum Schluss habe ich noch eine Nummer, die heißt Little Girl Sing Ding-a-Ling und stammt wieder von Dave Bartholomew. Manche kennen den Titel auch in anderen Versionen, aber ich glaube, selbst Dave Bartholomew ist mehrfach hingegangen und hat davon Coverversionen gemacht, sozusagen. So, damit wären wir am Ende der heutigen Folge von Hits und ihren Vorlagen, Folge 73. Jetzt gibt es erstmal die Sommerpause. Danach machen wir natürlich weiter mit Hits und ihren Vorlagen. Und hier mit dem Little Girl Sing Ding-a-Ling. Das war's für heute. Musikzusammenstellung und am Mikrofon Frank Laufenberg. There's a little girl, her name is Sing. She likes to play with my ding-a-ling. My ding-a-ling is the cutest thing. When Sing plays with my ding-a-ling, oh, my ding-a-ling, my ding-a-ling. Oh my, it's the cutest thing. My ding-a-ling is the cutest thing. When Sing plays with my ding-a-ling. Hey, when you young and you on the go, your ding-a-ling won't ever get sore. But when you old and you've lost your sting, you don't even need the doggone thing. Oh, my ding-a-ling, my ding-a-ling. Oh my, it's the cutest thing. My ding-a-ling is the cutest thing. When Sing plays with my ding-a-ling. Say, there's a little girl, she lives next door. I like to play with her yo-yo. She let me play with her yo-yo string, but she will not play with my ding-a-ling. Oh, my ding-a-ling, my ding-a-ling. Oh my, it's the cutest thing. My ding-a-ling is the cutest thing. When Sing plays with my ding-a-ling.